FM. Es ist 22 Uhr. Hidden Tracks. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Kai Bempreix. Das war das Du, die Partei, hat nichts zu tun mit der Partei, die Partei, die immer mit interessanten Forderungen auffällt bei irgendwelchen Wahlkämpfen, also auch aus der Satirezeitung Titanic entspringt. Hinter der Band, die Partei, stecken Tom Dokupil und Walter Dahn. Vor 43 Jahren gab es schon sowas von denen wie Kraut-NDW, kann man das vielleicht beschreiben? Jetzt kommt dieser neue Song heraus, Auto-Selbstfahrer, alles zusammengeschrieben. Und das Album dazu, da wird auch alles zusammengeschrieben, der heißt C'est la vie Machinery. Und vielleicht kennt noch jemand die Band von Tom Dokupil, die hieß damals The Wirtschaftswunder, waren etwas bekannter Anfang der 80er Jahre und deren Alben wurden wie das neue Album von Die Partei auf Büro B wiederveröffentlicht, beziehungsweise von Die Partei neu veröffentlicht. Und mit so ähnlicher Krautelektronik, nenne ich es mal, machen wir auch weiter in der Sendung. Diesmal aus Düsseldorf. Da kamen und kommen Kreidler her. Die haben schon im Januar ein neues Album veröffentlicht, das hieß Twists. Und diese Band macht kontinuierlich seit 30 Jahren solche Musik und das immer wieder schön und gut. Ich glaube, ich habe alle Platten von denen bisher gekauft und das macht immer wieder Spaß, auch wenn es etwas monoton manchmal wirkt. Wir schaukeln etwas krautig weiter mit dieser Band und dem tollen Song Mount Mason. Hier sind, wie gesagt, Kreidler. FM. In der Physik und Technik ist die Amplitude die maximale Auslenkung einer harmonischen Schwingung. So steht es zumindest bei Wikipedia. Bei uns ist die Amplitude auch eine Band aus Berlin. Die hatte ich über die Jahre fast schon wieder vergessen. Eben hörten wir den Song Das gute alte Gedöns. Was für ein schöner Titel. Der stammt aus dem Jahr 2007 und das Album damals hieß Der Igel an der Orgel. Das war ja auch unüberhörbar bei dem Song und war seinerzeit ein Release auf Sinnbus Records, ebenfalls aus Berlin. Und in dieser Zeit, also Ende der Nullerjahre, habe ich diese vier Elektronik-Frickler mal live im Feinkost Lampe in Hannover gesehen, diese CD dabei gekauft und irgendwie danach vergessen. Natürlich habe ich die CD mal gehört, aber ist ja nun auch schon 16 Jahre her. Aber zum Glück ist gerade deren letztes Album mit dem schönen Titel Endlich Mittwoch wieder veröffentlicht worden. Das erschien schon vor 7 Jahren im Original, aber wurde auch nicht so beachtet, habe ich das Gefühl. Sinnbus macht weiterhin den Vertrieb für die Band, aber das Label ist ein anderes geworden. Und ich empfehle euch, wenn ihr das Vinyl kaufen wollt, das beim kleinen Plattenladen Bis aus Messer hier in Berlin zu tun. Die brauchen gerade jeden Cent und auch die Band freut sich bestimmt über jeden Cent. Also für beide hoffe ich eine Win-Win-Situation. Und beim Albumtitel muss man ja sofort an diese kleine Sendung hier am Mittwoch denken. Endlich Mittwoch, wie gesagt. Und hier davon der Song, die lustigen 5 Minuten. Und die gibt es ja auch immer wieder in Hidden Tracks. Also hier ist Amplitude. Put every load up on the fire. house together from desire. There's been lukewarm coffee inside sex on a solid oak floor. I was on board. Sidetrack coma, I was with ya, where great love went sore. Wir sind wieder beim Label Sinnbus Records in Berlin gelandet. Die gibt es auch schon etwas länger, nämlich seit 21 Jahren. Und die haben jetzt ganz aktuell die Band Mildfire aus Oslo bzw. Berlin verpflichtet. Gerade ist deren neues Album, ich glaube es ist auch das Debüt Kids in Traffic, eben auf Sinnbus erschienen. Wir hörten den Song Oak Floor von diesem Album. Nicht spektakulär, was die vier da so machen, aber ganz okay, wie ich finde. Seit gut einem Jahr gibt es immer wieder Single-Veröffentlichungen via Sinnbus von der Band und jetzt, wie gesagt, das Album. Und wie gesagt, 21 Jahre haben die schon auf dem Buckel, Sinnbus Records. Das ist natürlich so ein Indie-Label, schon sehr, sehr respektabel. Ich glaube, damals mit der Band Body Bill, Ende der Nuller, Anfang der 10er Jahre, haben sie den meisten Erfolg gehabt. Der nächste Künstler, Eamon Dunes, aka Damon McMahon, würde auch gut dorthin passen. Er bringt im Mai sein 6. Album heraus, allerdings nicht für Sinnbus Records, sondern ganz andere Hausnummer, Sub Pop Records. Death Jokes wird das Album heißen und ich weiß nicht, ob es eine Form von schwarzer Humor sein soll. Einen Song gibt es schon vorab und der gefällt mir ziemlich gut, macht also neugierig auf das ganze Album und der heißt Purple Moon. Hier ist Eamon Dunes. Softly, something slowly sips. I'll stop the world and melt it's getting better all the time. There's nothing you and I won't do. Let's stop the world. I'll stop the world and melt with you. Let's stop the world. I'll stop the world and melt with you. Let's stop the world. I'll stop the world and melt with you. Das war nichts Neues, sondern ein Hit von Modern English aus dem Jahr 1982, I Melt With You. Ein Song übers Aufrüsten Anfang der 80er Jahre, vor allem mit Atomwaffen und die Gefahr, die davon ausgeht, könnte auch aktuell wieder sehr, sehr gut passen, wie sich die Zeiten spiegeln, kann man sagen. Die Band kam 1977 im englischen Colchester zusammen. Ich glaube, da konnten auch Damon Albarn her, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, hatte ihre beste Zeit in der ersten Hälfte der 80er Jahre, löste sich dann diverse Male auf und kam auch dann diverse Male wieder zusammen. Seit 2009 sind zumindest drei Mitglieder der Originalbesetzung wieder als diese Band aktiv, also Modern English. Vor einigen Tagen erschien das neue Album 1, 2, 3, 4. Nicht mehr wie vor 40 Jahren auf 4AD, sondern auf dem kleinen Label InKind. Und musikalisch sind sie nicht weit weg von ihren Zeit Anfang der 80er Jahre, vor allen Dingen von diesem Song hier, 82. Das hören wir uns jetzt mal an, wie Modern English wirklich modern klingen, also im Jahr 2024 mit dem Song Crazy Lovers. Goes round and round. nach Modern English jetzt die Band aus, die zumindest so klingt wie zur großen Synthie-Pop-Zeit Anfang der 80er Jahre. Das war ein ganz neuer Song der Band, der hieß Der schöne Schein, gleichzeitig der Titelsong der neuen 3-Track-EP der Band. Die vier Bandmitglieder veröffentlichen meistens über das Label Static Age Records hier in Berlin, gleichzeitig auch ein super Plattenladen in Berlin-Kreuzberg. Diese EP allerdings gibt es ohne Label als digitalen Download und in sehr, sehr geringer, limitierter Zahl auch auf Vinyl. Super EP, kann ich nur empfehlen. Wir kommen von Berlin zu anderer guter Popmusik in Augsburg vom Label Kleine Untergrundschallplatten. Das sitzt ebenfalls in Augsburg. Da stellte ich schon in diesem Jahr die tolle Platte von den Pale Lights vor. Und jetzt gibt es was Neues von The BVs. Das ist auch eine Band, die aus Augsburg kommt. Die findet sogar Platz im US-Magazin The Big Takeover. Dort wird das neue Album Taking Pictures of Taking Pictures rezensiert. Sehr gute Besprechung, wie ich finde. Und gute Musik spricht sich eben auch weltweit rum, wenn sie von Augsburg sozusagen nach New York wandert. Einige Songs sind sogar auf Deutsch, aber teilweise so verwaschen gesungen, dass man den Text fast gar nicht versteht und immer so aufmerkt, wenn deutsche Wörter fallen. Wir hören uns allerdings einen anderen Song an, I Can't Stand the Rain. Keine Coverversion von Ann Peebles vor 50 Jahren, sondern eher in der Reihe zu lesen von Bands wie The Loft oder Weather Prophets oder auch den Go-Betweens, die haben alle tolle Rain-Songs gemacht. Und naja, vielleicht auch ein bisschen Travis, Why Does It Always Rain On Me? Also hier jetzt I Can Stand The Rain, The BVs. My name is Griff Rees and you're listening to Byte FM. Siphoning and a troll. I'm a troll. All are yours. Bursting forth. Eine Band aus Wales war das, Fenest. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Walisisch ist nicht ganz meine Sprache. Auch der Song ist nicht ganz einfach zu Deutsch, zumindest heißt es wohl etwas anderes. Also auf Walisisch Reveth Aral. Logischerweise, also das habe ich wahrscheinlich auch nicht richtig ausgesprochen. Vor einigen Wochen war das mal Track des Tages hier bei Byte FM. Daher weiß ich, weil auch immer ein Text dazu geschrieben wird auf der Byte FM Webseite, dass die vier aus der Region Eriri kommen, dem drittgrößten Nationalpark Großbritanniens. Es ist wohl sowas wie Dreampop, was die Band da macht. Erinnert etwas an Gruff Rees, vor allen Dingen in der Anfangsphase, nicht nur wegen der Sprache, aber auch an Bands wie Gorky Saccatic Monkey, die ja auch oft auf Walisisch gesungen haben. Vor allem in den 90er Jahren, die gibt es ja schon länger nicht mehr, um die Jahrtausendwende hatten sie so ihre größte Zeit, gab einige gute Platten, ich habe die sogar mal live in New York gesehen, hier vom letzten Gorky Saccatic Monkey Album Sleep Holiday aus dem Jahr 2003, der Song Eyes of Green, Green, Green. Der Kopf und Sänger der Band Gorky Saccatic Monkey war ein gewisser Euros Childs. Ich denke, der wird einen anderen Namen sonst haben. Aber unter diesem Pseudonym bringt er regelmäßig kurz vor Weihnachten ein neues Soloalbum heraus. Meist nur als Download. Das hat er auch 2023 gemacht, aber ich habe es leider verpasst. Zum Glück jetzt doch noch gefunden. Thrips heißt das aktuelle Werk. Davon hier gleich noch ein Song kurz vor Schluss. Ganz zum Schluss kommt noch ein Song von Strange Boy, einem Duo aus London. Oscars Song wird der heißen. Diese Band ist sehr beeinflusst von hier sehr beliebten Bands wie Magnetic Fields, Rufus Wainwright und solchen Leuten. Deshalb ist wohl auch auf dem Album von Strange Boy, Love Remains, eine Coverversion des Magnetic Fields Klassikers 100,000 Fireflies vertreten. Gehe ich mal von aus. Am Mittwoch geht's dann nach Strange Boy weiter mit der Sendung Tiefenschärfe und Dirk Domin. Am Sonntagmorgen dann One Track Pony und Frank Lechtenberg. Wir hören uns nächste Woche, wenn ihr wollt, selbe Welle, selbe Stelle. Hier erstmal der Song von Eurochilds und der heißt Yellow Bursts. Yellow bursts in the sky where we lay. Clouds have passed, oh, it's a beautiful day. Shoreline shimmers, sand beneath our feet. Watch the children fall into the sea. All year round, we've scrimped and saved for. We were there. were there as they tried so hard to save you. We were there at the bedside when they knew. Steder und moderiere bei Byte FM unter anderem das Byte FM Magazin. Byte FM ist moderiertes Musikradio, finanziert von euch, den HörerInnen und Hörern. Das heißt, wir bekommen keine Gebühren. Bei Byte FM gibt es keine Werbespots. Wenn euch also Byte FM gefällt und ihr uns regelmäßig hört, unterstützt uns. Werdet Freundin oder Freund von Byte FM und tragt dazu bei, dass wir senden können. Anmelden auf der Byte FM Homepage, Menüpunkt Freunde. Vielen Dank. Vielen Dank.